Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es gibt schon wieder einen neuen Frankenstein-Film. Auf diesen hier haben die Fans ziemlich sehnsüchtig gewartet. Der neue Frankenstein ist von Guillermo del Toro, der ja bekannt ist für seine Gruselmärchen. Hollywood-Besetzung gibt es auch. Der Film kommt heute bei uns in die Kinos. Darum soll es aber jetzt nur am Rande gehen. Wir wollen wissen, warum dieser Stoff eigentlich immer und immer wieder verfilmt wird, ja auch immer wieder sehr gut verfilmt wird. Was fasziniert uns seit 1818 an dieser Geschichte von Mary Shelley, vom Wissenschaftler, der Gott spielt, Leben erschafft, dabei mehr oder weniger aus Versehen eben das Monster erschafft, wobei irgendwie auch die Gesellschaft dieses Monster erschafft, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ich habe auf jeden Fall für all diese Fragen den Mainzer Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger in der Leitung. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Stiegelegger, es ist ja auch fast schon poetisch eigentlich, ne? Dass eine Geschichte über ein untotes Monster aus Leichenteilen immer wieder neu im Kino zum Leben erweckt wird. Wie finden Sie die neue Version, das Monster in der neuen Version von Guillermo del Toro? Also ich habe den Film jetzt auf der großen Leinwand im Filmfestival von Sitges in Spanien sehen dürfen und der Film ist schon sehr bombastisch, sehr aufwendig. Er hat wie del Toro ja auch typischerweise das Monster als eine sympathische Figur etabliert und er schafft natürlich so eine Gothic-Atmosphäre, die schon sehr vereinnahmend ist. Und das Monster ist auch ein schönes Monster im Gegensatz zu früheren Varianten. Also von daher unterscheidet er sich leicht von den meisten vorangehenden Versionen. Er hat aber natürlich auch etwas sehr Überladenes, was zum Teil ja auch für Kritik schon sorgte. Jacob Elordi spielt das Monster. Ich habe auch schon als Kritik gehört, dass das Monster zu schön ist. Würden Sie sagen, dass Jacob Elordi rankommt an Boris Karloffs Kastengesicht von 1931? Es ist ein völlig unterschiedliches Konzept. Man muss sagen, diese ikonische Darstellung, die Boris Karloff ja Anfang der 30er Jahre etabliert hat, die hat das ja völlig verändert. Das ist ja ein tragisches, ein hässliches Monster, das aber zugleich in dieser Tragik auch Sympathie tragen kann. Jacob Elordi spielt das Monster ja als, oder nicht das Monster, das ist die Kreatur, muss man in dem Fall sagen, als ein so durchtrainiertes, schönes, also fast übermenschliches Wesen. Eigentlich das, was auch im Roman von Mary Shelley angedeutet wird, wobei auch im Roman, sagen wir mal, Elemente beschrieben werden, wie die schwarzen Lippen, die wässrigen Augen, die natürlich Jacob Elordi dann überhaupt nicht präsentiert. Frankenstein wurde ja wirklich zigmal verfilmt, ne? Mit Christopher Lee, Robert De Niro, Emma Stone ja irgendwie auch in der Rolle von Frankensteins Monster. Warum haben wir eigentlich trotzdem, wenn wir das Stichwort Frankenstein hören, zuallererst diesen Kastenkopf von Boris Karloff vor Augen? Den Film werden ja die meisten Leute gar nicht gesehen haben. Also ich hoffe doch, dass der Film immer noch mal gesehen wird. Vor allem gibt es ja eine ganze Reihe von Filmen in den 30er Jahren, die Universal mit Boris Karloff und auch anderen Darstellern in dieser Form produziert hat. Diese Erscheinung mit diesem kastenartigen Kopf und den Elektroden am Hals ist eben eine sehr ikonische Darstellung, die leicht wiedererkennbar und reproduzierbar ist. Also man hat sie ja bis in Parodien, Fernsehserien, den Monsters und so weiter und der Addams Family. Und das sind meines Erachtens schon Qualitäten, die sich verselbstständigt haben, die also quasi Frankensteins Kreatur zu einer ganz eigenen Dimension in der Filmgeschichte gemacht haben, die vom Roman weit abweicht. Und es gibt später tatsächlich Varianten, die sich näher am Roman halten, also wie zum Beispiel die Fernsehproduktion Frankenstein, wie er wirklich war, Ende der 70er Jahre, oder Penny Dreadful, diese Gothic-Fernsehserie mit Eva Green, in der das Monster dann wirklich so mit langen schwarzen Haaren und blasser Haut und so weiter so eine Art tragische Gothic-Präsenz hat. Es ist aber nie herangekommen an diese ikonische Darstellung von Boris Karloff. Lassen Sie uns mal versuchen rauszufinden, warum diese Geschichte immer wieder so gut funktioniert. Es bewegt sich ja wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Polen, Frankenstein und Frankensteins Monster. Fangen wir mal mit dem Wissenschaftler an, der als Mensch gottgleich Leben erschafft. Diese Idee vom genialen, aber skrupellosen und ja auch irgendwie verantwortungslosen Wissenschaftler. Das spielt wahrscheinlich schon mal eine Rolle, dass das einfach eine gute Figur ist, oder? Ja, also man muss sagen, der Roman von Mary Shelley ist insofern wichtig, weil er den Mad Scientist begründet. Das ist eine quasi für den Science Fiction besonders wichtige Figur. Also es ist nicht einfach nur der verrückte Wissenschaftler, sondern auch der manische Wissenschaftler dabei. Ne? Also der dann so völlig vereinnahmt wird von seiner Mission. Und im Roman wird dann ja auch deutlich, er ist beängstigt von der Kreatur, die er geschaffen hat. Und dieses Beängstigende führt ja zu einer Flucht, die überhaupt die Kreatur erst freisetzt. Ja? Und dann auch wie so ein Fluch, eine Nemesis wird sie dann für ihn. Das ist in vielen der Filme sehr stark verkürzt. Und auch dieser Schauplatz in der Antarktis, das ist natürlich im neuen Film total wichtig. Der beginnt auch quasi im ewigen Eis, wohin sich die Kreatur zurückzieht und auch Frankenstein sie dann sucht. Ne? Also es ist völlig anders, als wir das mit Boris Karloff dann erleben, wo Viktor Frankenstein dann quasi relativ eng diese Handlung vor Ort dann durchspielt. Und das Monster selber ist ja total eine tragische Figur, die ja irgendwie auch Gesellschaftskritik in sich hat. Das Monster hat noch nicht mal einen Namen, es sieht so schrecklich aus, dass es gejagt wird. Und dann gibt es im Roman, glaube ich, erzählt das Monster das einfach, dass es gesagt wird, dass es diese Ausgrenzung erst böse gemacht hat. Da lässt sich auch viel reininterpretieren in sehr vielen Filmen, oder? Ja, das ist ja die Tragik des Monsters. Die ist bei Boris Karloffs Darstellung noch, weil das Monster wirklich sehr unterentwickelt von seinen menschlichen Fähigkeiten, tötet gewissermaßen so ein kleines Mädchen aus Versehen. Ja, also es ist schon so, dass das Monster an sich nicht bösartig dargestellt wird. Je intelligenter es ist in den filmischen Darstellungen, also Robert De Niros Darstellung, Jacob Elordi, da ist es natürlich so, dass es nach menschlichen, gesellschaftlichen Maßstäben dann bösartig wird, aber tatsächlich erlebt es das durch die Ausgrenzung und diese eigenartige Position, die es dann bekommt. Und aber diese Dynamik ist ganz klar gesellschaftskritisch. Das ist auch im neuen Film von Del Toro so. Haben Sie eigentlich ein Lieblings-Frankenstein-Monster? Eher die tragischen oder eher die niedlichen? In welche Richtung schlägt da Ihr Frankenstein-Herz? Also als Filmwissenschaftler muss ich sagen, ist natürlich Boris Karloff sehr wichtig und da ist es Frankensteins Braut, der zweite Film mit ihm, weil da gibt es ja dieses weibliche schöne Gegenstück und die Tragik des sich als hässlich empfindenden Monsters und die Schönheit dann quasi anzugreifen, ne, für diese Selbsterkenntnis, das ist schon so ein sehr bewegender Moment. Das ist der eine und dann gibt es einen total verrückten Film, nämlich Andy Warhols Frankenstein mit Udo Kier, wo das Monster auch schön ist übrigens und da werden auch gleich zwei geschaffen, wieder auch ein Mann und eine Frau und auch das ist natürlich in seinem Irrsinn dann ein sehr reizvoller Film, das wären die beiden. Markus Stiegelegger, Film- und Kulturwissenschaftler aus Mainz, hat mit uns über den neuen Frankenstein von Guillermo del Toro gesprochen, der heute ins Kino kommt und über viele, viele andere Frankenstein-Versionen seit 1818. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Sehr Kultur. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Ist denn Del Toros Frankenstein-Adaption dann auch genau das monströs? Also monströs im Sinne von Aufwand. Allein der australische Schauspieler Jacob Elordi, der das von Frankenstein erschaffene Ungetüm spielt, der hat über 10 Stunden täglich in der Maske gesessen, um sich zu verwandeln. Und mit seinen knappen 2 Meter Körpergröße macht er auch wirklich was her, schon ohne die ganzen Prothesen. Und ich habe tatsächlich auch sehr lange gebraucht, bis ich ihn erkannt habe, obwohl ich wusste, dass er mitspielt. Wie geht Del Toro den Mythos Frankenstein denn an? Also Frankenstein ist ein vollgepacktes Historiendrama über die Erschaffung eines Monsters und die Sympathien liegen wie so oft bei Del Toro bei der erschaffenen Kreatur, also dem Monster und gar nicht seinem Erschaffer Frankenstein. Was für eine Kreatur ist das? Was für ein Teufel hat sie erschaffen? Es gibt tatsächlich am Anfang eine relativ beeindruckende Szene, als Star Wars-Star Oscar Isaac als Frankenstein eine halbe Leiche mit Elektrizität zum Leben erweckt. Da zucken nicht nur die Studenten im Auditorium zusammen. Da wirkt es wirklich, sei so ein gottgleicher Teufel am Werk. Wie sehr trägt das Ganze denn dann die Handschrift von Del Toro? Also Del Toro ist ja natürlich ein Fantast der Bilder und er hat auch schon immer ein Herz für Außenseiter gehabt. Egal, ob das in Shape of Water war, in Pans Labyrinth, selbst Hellboy war so angelegt. Und das lebt er auch hier wieder aus. Also die Sympathien sind ganz klar bei Monster und das war ihm selbst sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass der Film versucht, unvollkommene Charaktere zu zeigen und das Recht, das wir haben, unvollkommen zu bleiben, sowie das Recht, einander unter den bedrückendsten Umständen zu verstehen. Für mich ist er sehr biografisch, aber ich denke, er ist biografisch für jeden, der in der heutigen Zeit versucht, seine Seele zu bewahren. Ja, das hat spezifisch natürlich erstmal zur Folge, dass wir auf der Seite vom Monster sind, weil wir uns in ihm wiedererkennen. Der Film ist eine Produktion von Netflix. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ab heute im Kino, in 3 Wochen dann schon auf der Streaming-Plattform. Braucht er denn überhaupt noch die große Leinwand im Kino? Ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich braucht erstmal jeder Film die große Leinwand und hat auch jeder Film die große Leinwand verdient. Aber Del Toro, der setzt mir hier zu sehr auf die perfekte Optik dieser Gruselwelt. Die Expedition in die Arktis, die als Rahmenhandlung für die Konfrontation zwischen Geschöpf und Schöpfer steht, die Erschaffung, der familiäre Konflikt, das wirkt alles sehr aufgesetzt, trotz großer Schauspieler wie Elordi oder Isaac und Christoph Waltz und im Westen nichts Neues Star Felix Kammerer. Aber bei all der Opulenz geht mir Del Toro zu wenig auf die zentrale Frage des Stoffes ein, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Und ja, Frankenstein ist vor allem kitschig, trotz des vielen Blutes, das es gibt. Und in dem Fall würde ich sagen, es reicht, 3 Wochen zu warten und das Ding zu Hause auf dem Sofa zu gucken. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.